Kundgabe 5800. Empfangen durch Bertha Dodder am 31.10. und 1.11. und 2.11.1953. Erschaffung des Menschen. Sündenfall. Endlos lange Zeit benötigte das gefallene Geistige zu seiner Aufwärtsentwicklung. Und endlos lange Zeit erforderten auch meine einzelnen Schöpfungen, die gleichsam mit dem darin gebundenen Geistigen auch sich entwickeln mussten, um immer reiferes Geistiges in sich bergen zu können. Immer wieder wurden neue Formen erschaffen und immer wieder diesen Formen eine Bestimmung zugewiesen. Es entstand also die irdische Schöpfung nicht im Augenblick, sondern unendlich lange Zeiträume sind vergangen, bis das Geistige in allen Reifegraden die für dieses erforderliche Außenform fand, weil die immer ansteigende Reife auch immer wieder neue Schöpfungen bedingte, die es aufnehmen konnten. Solange aber das Geistige im Mussgesetz wandelte, bedeutete also meine schöpferische Tätigkeit Erschaffen der Erde als Ausreifungsstation für das zutiefst gefallene Geistige, das darin eine Reife erlangen sollte, die dem gebundenen Geistigen den freien Willen zurückgab, den es einst missbraucht hatte. Nun aber musste auch eine Außenform geschaffen werden für dieses ausgereifte Geistige, damit es in dieser Form wieder den freien Willen erproben konnte. Es war dieses Schöpfungswerk der Mensch, der sich von allen zuvor erstandenen Schöpfungen insofern unterschied, als dass er nebst dem freien Willen auch mit Verstand und Vernunft begabt war, mit einer Denkfähigkeit, mit Ich-Bewusstsein und mit der Fähigkeit, sich durch die Sprache austauschen zu können mit seinen Mitmenschen, weil das Zusammenleben zur Willenserprobung die nötigen Voraussetzungen ergab. Die äußere Form des Menschen war schon in den letzten Stadien im Musszustand vorhanden und zur Aufnahme unzähliger, ausgereifter Seelensubstanzen bestimmt worden. Doch diese Lebewesen handelten noch im Musszustand, wie es das Naturgesetz verlangte, und waren so nach nicht für ihr Handeln verantwortlich. Sie waren nur in ganz geringem Maß denkfähig, jedoch als Sammelbecken für das in endlos langer Entwicklungszeit ausgereifte Geistige ebenfalls Schöpfungswerke, die meine Weisheit und Liebe für dieses Geistige geformt hatte. Als Menschen waren aber erst die Lebewesen anzusprechen, die im Besitz des freien Willens, des Verstandes und des Ich-Bewusstseins waren. Und nun erst setzte der Plan der Vergeistigung dieser Geschöpfe ein, der nun erforderte, dass diese Wesen, die Menschen, von mir belehrt wurden, die ihre Denkfähigkeit, ihren Verstand und ihren freien Willen nützen sollten, diesen meinen Belehrungen gemäß und die nun Kraft ihres freien Willens leben und schaffen konnten auf Erden, die sich zu Göttern gestalten, aber auch gänzlich meinen Belehrungen und meinem Willen zuwiderhandeln konnten und zur Tiefe zurückkehren, aus der sie emporgestiegen waren. Ich schuf den Menschen. Ich gab dem in einem bestimmten Reifegrad stehenden Geistigen eine Außenform, die wieder meiner Weisheit und meiner Liebe entsprach und auch der Aufgabe, die nun der Mensch zu erfüllen hatte. Die Außenform wurde erst zu einem lebenden Wesen, als das Geistige darin Aufenthalt nahm. Die Zusammensetzung unzähliger Partikelchen, die nun als Seele der Form das Leben gab. Denn das Geistige ist ständig wirkende Kraft und war wohl während der Vorstadien, während des endlos langen Entwicklungsganges gebunden und zu ungehemmter Tätigkeit unfähig. Doch in der letzten Außenform, im Menschen, kann es wieder tätig werden. Es kann seine ihm eigene Kraft entfalten und sie durch den Zusammenschluss mit mir unbeschränkt vermehren. Den ersten Menschen stand meine Kraft ungemessen zu Gebote. Sie waren ausgestattet in ungewöhnlicher Weise, weil ihr Probeleben auf der Erde dazu führen sollte, dass sie als völlig vergeistigt ihre irdische Hülle ablegen und wieder zurückkehren sollten als rechte Kinder in ihr Vaterhaus. Doch die Willensprobe musste ihnen gestellt werden, die ich von einem jeden erschaffenen Wesen fordere. Das Bestehen dieser Probe der ersten Menschen hätte alle nachfolgenden Menschen leicht das letzte Ziel erreichen lassen. In den ersten Menschen hatte ich mir Wesen geschaffen, die trotz ihrer Unzulänglichkeit, das heißt, ihrer mangelnden Vollkommenheit als Folge des Abfalles von mir, doch zur Erkenntnis meiner selbst gelangen konnten, die sich selbst erkannten als Geschöpfe, die also durch ihre Denkfähigkeit und ihren freien Willen meinen Willen erkennen und ausführen konnten. Ich hatte mir Wesen geschaffen, denen ich mich trotz ihres Abstandes von mir verständlich machen konnte, die mein Wort vernehmen und auf sich wirken lassen konnten, was zuvor im Zustand des gebundenen Willens unmöglich war. Der Mensch also war das erste irdische Schöpfungswerk, das einen gefallenen Urgeist in sich trug und nun diesem Urgeist wieder verhelfen sollte, auch in seinen Urzustand zurückzukehren, um wieder als freies Geistiges in ewiger Vereinigung mit mir schaffen und wirken zu können. Das war die Aufgabe des ersten erschaffenen Menschen, und es bleibt die Aufgabe aller Menschen bis zum Ende, bis zur restlosen Vergeistigung alles Gefallenen. Es war eine nicht allzu schwere Willensprobe, die der erste Mensch abzulegen hatte. Doch zu dieser Erprobung musste auch meinem Gegner das Recht zugebilligt werden, auf ihn einzuwirken. Und diesem Einwirken erlag der Mensch. Er wurde ein zweites Mal mir abtrünnig, und es war dies der erste Sündenfall auf dieser Erde. Der Sündenfall, von dem die Menschheit Kenntnis hat, auch wenn sie nichts von dem einstigen Abfall des Geistigen von mir weiß. Dieser aber erklärt erst alles. Denn der erste Mensch hätte nicht fallen können, wenn er das erste wesenhafte Schöpfungswerk aus mir gewesen wäre, das im Vollbesitz von Kraft und Licht hätte stehen müssen, weil aus mir nur Vollkommenes hervorgehen kann. Denn es hätte dann noch keine Gegenkraft auf ihn einwirken können. Die Begründung seines Falles aber ist in jenem Abfall der Geister zu suchen und also in der noch nicht voll ausgereiften Seele des Menschen, die sich zwar bewähren konnte, aber nicht bewähren musste. Es hatte der Mensch zwar den Verstand und den freien Willen und darum auch eine Verantwortung zu tragen für seine Seele. Und also musste der Mensch seine Schuld büßen. Mein Gegner behielt die Macht über das als Mensch verkörperte Geistige. Und das bedeutet für jeden Menschen einen mühseligen, mit Kampf und Leiden verbundenen Erdenlebensgang mit dem Ziel, sich seiner Gewalt zu entwinden. Ein Ziel, das auch der Mensch erreichen kann, weil Jesus Christus dem durch den Sündenfall Adams geschwächten Menschengeschlecht zu Hilfe kam und die Erlösung also gewährleistet ist für jeden, der ihn anerkennt als Gottes Sohn und Erlöser der Welt und ihm willig nachfolgt. Der erste Mensch hätte die Brücke erbauen können, auf der dann alle seine Nachkommen zu mir gelangen konnten. Doch da er fiel, musste die Menschheit noch lange in der Knechtschaft des Satans verharren, bis der Erlöser kam, bis Jesus Christus zur Erde niederstieg, um nun eine Brücke zu schlagen in das geistige Reich durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Tod am Kreuze. Der Willensentscheid, der von meinem erst geschaffenen Wesen, von Luzifer, gefordert wurde, war keineswegs als ein Gebot zu betrachten. Vielmehr war es dem Wesen völlig freigestellt, nach einer Richtung hin seinen Willen zu wenden. Und die Richtung seines Willens war allein in seinem Verlangen nach Macht und Alleinherrschaft begründet. Er war sich wohlbewusst, aus mir hervorgegangen zu sein, glaubte sich jedoch, auch allein regierend sein zu können, weil es mich nicht sah. Es erkannte mich als seinen Ausgang, es wollte mich aber nicht anerkennen. Und diesen Willen hatte nicht ich in das Wesen hineingelegt, sondern das Wesen selbst hatte den von mir, ihm geschenkten freien Willen, so gewandelt. Das war der Unterschied zwischen dem ersten Fall Luzifers und dem Sündenfall des ersten Menschen, denn dieser trug noch den verkehrten Willen in sich, und darum gab ich ihm ein Gebot, das er nicht übertreten sollte. Ein Gebot, das er auch leicht hätte halten können, wenn nicht der Gegengeist auf ihn eingewirkt hätte, der darum einen starken Einfluss hatte auf den Menschen, weil dieser im Grunde noch sein Anteil war, weil er noch nicht die Vollkommenheit wiedererlangt hatte, die einen Fall unmöglich machte. Ein vollkommen erschaffener Mensch hätte nicht fallen können. Das heißt, Er wäre zur Übertretung dieses Gebotes nicht fähig gewesen, weil das vollkommene Geistige im Menschen diesen zurückgehalten hätte von jedem gottwidrigen Tun. Die Erschaffung des Menschen war aber erst die Folge des Falles Luzifers und seines Anhanges. Denn ich hätte es sonst wahrlich nicht nötig gehabt, dem von mir ins Leben gerufenen Geistigen Außenformen zu geben als Umhüllung. Die Form des Menschen aber barg das gefallene Geistige. Und somit war der Mensch Adam mit jener einstigen Sünde schon belastet, die er aber abstoßen konnte, wenn er meines Gebotes geachtet hätte. Es wäre ihm möglich gewesen, die Erbschuld zu tilgen. Sein Fall verzögerte die Rückkehr des gefallenen Geistigen zu mir wieder endlose Zeiten. Doch sie ist möglich geworden durch das Erlösungswerk des Menschen Jesus, der ohne ein Gebot meinerseits das getan hat, was der Mensch Adam tun sollte. Völlig in meinen Willen einzugehen und durch ein Liebeleben wieder auf Erden sich mit mir zusammenzuschließen und in den Vollbesitz von Kraft und Licht zu gelangen. Amen.